Strasser, 1973, in einer Zeitgenossensendung des Südwestfunks. Ich habe immer eine Rede zur Politik, über die ganze Weltlage eigentlich, aber Deutschland besonders. Und er musste dann die aktuellen Tagesnachrichten einschalten in die Tage. Die Rede lief die ganze Woche, weil es grundsätzlich war. Und er schaltete aus den Nachrichten, und er musste genauso geistig mitarbeiten, Prager Tagblatt und so weiter, auch englische, französische Zeitungen, die ich ihm rausschickte. Die strich ich ihm an, was er bearbeiten musste, er selber. Er hat sie also aktualisiert. Die werden sich oft gewundert haben, wie wir up to date waren. Wir haben die London Times am nächsten Tag verarbeitet gehabt. Und dann sage ich, ist was gewesen? Sage ich, ach nein, nur ein deutsches Liebespaar, sage ich. Deutsches Liebespaar, bist du idiotisch? Hier in Saorci, das ist also ein ganz kleines Nest von der Moldau. Ja, wozu? Hören zum Skifahren. Sag ich, wo fährst du hier Ski? Wenn sie sagen zum Schwimmen, hätte ich es nur verstanden. Aber da war die Jahreszeit schlecht, es war Januar. Sag ich, das sind doch Gestapo-Spitzel. Sag ich, auf jeden Fall nimmst du meinen Revolver und sag ich, sobald der wieder auftaucht, schießt. Nicht lang rumreden. In Kanada gibt es so ein nettes Sprichwort. Wenn einer an deine Tür klopft, dann schieß ihn nieder und dann frag ihn, was er will. So, sie frappern, nicht wahr? Das war so die Methode, die ich schön finde, weil sie lange Auseinandersetzung ersparte. Und dann kann ich am nächsten Samstag wieder mit dem Material, sage ich, sind die das Liebespaar wieder da gewesen? Sagt er, ja, die waren wieder da und ich stehe sehr gut mit der Edith. Sage ich, du Arschloch, mit Speck fängt man Mäuse und womit fängt man einsame Junggesellen, nicht wahr? Mit einem netten Mädchenlächeln oder Busen. Otto Strassers Vermutung war richtig. Das Liebespaar war von der Gestapo. Eines Nachts stellte es Rolf Formis eine Falle und ermordete ihn. Jahrelang haben die Tschechen und ich versucht, in Bonn ein Verfahren gegen die Mörder in Gang zu bringen. Wissen Sie denn, wer der Mörder war? Ich wusste es nicht, weil er falschen Namen. Aber die Tschechen haben hier in diesem Zimmer mir die Vorlage gegeben der Aussage des Mörders in der englischen Gefangenschaft. Die Deutschen haben angeblich weder gewusst, wer er ist, noch wo er wohnt, bis der Spiegel einen Artikel von dem Mörder gebracht hat. War das derselbe Gestapo-Offizier, der den Venlo-Zwischenfall gemacht hat und der den Überfall auf den Sender in Gleiwitz gemacht hat. Und trotzdem hat ihn die Hamburger Staatsanwaltschaft bis zu seinem Tode nicht gefunden, obwohl dieser Mann unmittelbar neben und durch die Hamburger Staatsanwaltschaft oder Polizei die Berechtigung ausstellte für einen Betrieb eine Konzession für ein Weinrestaurant. Und der unter seinem Namen getrieben hat. Also mich als Staatsanwalt in Hamburg, ich muss das sagen, gerade weil man sonst keine Gelegenheit hat, diese Leute anzugreifen, die sich hinter ihren Paragraphen verschanzen. Gesagt, sie werden noch nicht sagen wollen, dass wir den Nazi-Mörder beschützen. Sag ich, nein, dazu bin ich zu gut, weil sie mich dann gleich packen werden. Ab das sage ich Ihnen, wenn mich künftig meine Auslandsfreunde fragen, ob die Bonner Behörden Interesse daran haben, die Nazis zu finden, dann kann ich nicht mehr Ja sagen.